1. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Verse zum Advent von Theodor Fontane. Noch ist Herbst nicht ganz entflohen, aber als Knecht Ruprecht schon kommt der Winter hergeschritten, und alsbald aus Schnees mitten klingt des Schlittenklöckleins Ton. Und was jüngst noch, fern und nah, bunt auf uns herniedersah, weiß sind Türme, Dächer, Zweige, und das Jahr geht auf die Neige, und das schönste Fest ist da. Tag du der Geburt des Herrn, heute bist du uns noch fern, aber Tannen, Engel, Fahnen lassen uns den Tag schon ahnen, und wir sehen schon den Stern. Ende von Verse zum Advent, gelesen von Hokuspokus.